Einsatz zur Heeresgruppe Weichsel, Sprecher Oberleutnant Morero, Techniker Feldwebel Diehl. 21.03.1944 im Kampfraum Stettin. Vom jenseitigen Ufer der Oder heulen die Granaten in die Stadt. Krachend reißen die Einschläge große Löcher in die Dachfirste und oberen Stockwerke. Steine und Splitter prasseln auf das Pflaster. Unsere Batterien antworten. Krachend mischen sich Abschuss und Einschlag. An den Ausfallstraßen, im toten Winkel der heranrauschenden Granaten, stehen Flüchtlinge mit Koffern, Kisten und Bettzeug. Manche auch nur mit einem kleinen Rucksack. Feldgendarme halten die Fahrzeuge an und jeder verfügbare Platz wird ausgenutzt. Auf LKW und auf Volkswagen türmen sich die letzten Güter, diese oft unter unsagbaren Leiden dem Feind entkommenen Volksgenossen.